Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Hype Stadt oder Insider-Tipp? Grüne Familienoase oder Idyll im hohen Alter? Epizentrum für Startups oder doch vielleicht die klassische Industriestadt? Verschiedene Rankings kümmern sich um Fragen wie diese. Sie erklären, was Städte interessant macht. Und manche Listen machen daraus ein komplexes Städteranking mit vielen Parametern. Wie spricht man über Rankings? Wie präsentiert man Positionen und Prozente? Lernen Sie mit uns die wichtigsten Wörter und Formulierungen dazu. Und dann ist da natürlich die Frage, welche deutsche Großstadt ist die beste? Welche Stadt hat eine gute Lebensqualität? Das interessiert besonders Menschen, die bald eine eigene Familie haben wollen und von einem schönen Leben für ihre Kinder träumen. Oder vielleicht Leute, die etwas Neues im Leben wollen und trotzdem ein paar Garantien für ihren Neustart brauchen. Was ist uns wichtig, wenn wir einen neuen Wohnort wählen? Diskutieren Sie mit uns. Uns allen ist bestimmt ein gutes Sozialleben wichtig. In den Städten fühlen sich aber immer mehr Menschen alleine. Ludger Fittkau hat ein Projekt in Darmstadt besucht. Es konserviert etwas Wichtiges für uns alle: soziale Orte und Stadtkultur. Ein Teil von Berlins Stadtkultur sind Bus und Bahn. Wir erzählen Ihnen Kurioses und Interessantes dazu und wie ein Kultzug in Berlin Tschüss und in der Ukraine Privet sagte. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.